sitzen hier am Tisch und wollen fröhlich sein. Wir singen ja so gern, doch heute fällt uns nichts ein. Das Lied, das gerade klingt, das kann kein Mensch verstehen, weil jeder anders singt. Das ist nicht schön. Auf geht's, Reini, spiel ihn sonst! Sabon, und schon ist die Stimmung da. Ja, jetzt sind wir fröhlich, jetzt sind wir selig. Ja, jetzt ist auf einmal die Stimmung da. Chindrasabon, Chindrasabon, und schon ist die Stimmung da. Ist die Musik das Schönste auf der Welt? Wir lieben den Gesang viel mehr als Gut und Geld. Geh rein, ich spiel nur zu, das Fest muss weitergehen, denn keiner spielt wie du. So. Auf geht's, Reini, spiel ihn sonst! Chindrasabon, Chindrasabon, und schon ist die Stimmung da. Lass die Gläser klingen, jetzt wollen wir singen, die schönen Mädchen sind auch schon da. Chindrasabon, Chindrasabon, und schon ist die Stimmung da. Radio Heimatmelodie, Deutschlands Nummer 1 für Volksmusik.